Stephen! Mars kolonu rek! İngiliz et! Mars! Mars konu! Stephen! Deutschland, ein Reichsfahrer Sieg! Heil! Sieg! Heil! Sieg! Heil! Heil!